1. Dies ist ein Psalm Davids, bestimmt für den Musikmeister. 2. Ich habe geduldig auf den Herrn gewartet, daraufhin wandte sich mir zu und hort mein Flehen. 3. Zog mir aus der gefahrlichen Gruben dem Chefen Schlamm, stellte mein Fass auf einen Felsen und gab mir festen Halt. 4. Legte mir ein neues Lied in den Mund, einen Lobgesang für unseren Gott, so dass wir dies sehen, ehrfurcht empfinden und dem Herrn vertrauen. 5. Glücklich ist der Mensch, der sein Vertrauen auf den Herrn setzt und sich nicht den Stolzen oder Jenen zuwendet, die sich der Lüge verschrieben haben. 6. Dein Wunder und Plan, die du, mein Gott, für uns ausgeführtest, sind zahlreich, niemand ist dir gleich. Wollte ich sie verkünden und beschreiben, wären es zu viel, miserable aufzählen zu können. 7. Du hast kein Gefallen und Schlacht und Speisapfen, stattdessen hast du mir Ohren gegeben, zu hören. Brandopfer und Sundopfer begehrst du nicht. 8. Daraufhin sagt ich komme, denn in der Butterl State geschrieben, was für mich bestimmt ist. 9. Deinen Willen zu tun, mein Gott, ist mir ein Freud, und dein Gesetz ist tief in meinem Herzen. 10. Ich verkünde dein Gerechtigkeit in der großen Gemeind, Wahrlich, ich habe meinen Lippen keinen Einhalt geboten, Herr, du weißt es. 11. Ich verbarge dein Gerechtigkeit nicht in meinem Herzen, sondern sprach von deiner Treue und deiner Hilfe, dein Gnade und Wahrheit habe ich der großen Gemeind nicht verenthalten. 12. Du, Herr, wirst dein Erbarmen mir gegenüber nicht zurückhalten, dein Gnade und Treue werden mich stets beschützen. 13. Denn unzählige Leiden haben mich umringt, mein Sünden haben mich überwältigt, so dass ich kaum noch sehen kann. Sie sind zahlreicher als die Haare auf meinem Haupt, und mein Mut hat mich verlassen. 14. Herr, bitte, rett mich, Herr, eil mir zu Hilfe. 15. Lass el beschamt und enttäuscht werden, die mir nach dem Leben trachten, es zu nehmen, lass jene zurückweichen und in Schande geraten, die mein Unglück wünschen. 16. Jene, die honisch, ha, rufen, sollen wegen ihre Schande elstaren. 17. Lass el jubeln und sich über dich freuen, die dich suchen, und jene, die dein Heil begehren, sollen stets rufen, groß ist der Herr. 18. Obwohl ich elend und arm bin, wird der Herr für mich sorgen. Du bist mein Hilfen, mein Retter, mein Gott, sogar nicht.